Modelltest 8. Harald Schütz, ein Sprachgenie, das über 200 Sprachen beherrschte. Das Kind, das am 10. Januar 1873 in Traunstein das Licht der Welt erblickte, erhielt den Namen Harald. Und vielleicht wollten die Eltern mit dieser Namensgebung auf die Verbindung der Familiengeschichte mit dem Norden hinweisen. Denn schon die Vorfahren der Familie Schütz hatten in der Literatur Bedeutendes geleistet und bei der Sammlung der Edda-Gesänge mitgewirkt. Der erwachsene Harald Schütz jedenfalls führte die Wurzeln seiner Familie auf den König Harald Haarfagre von Norwegen zurück, an dessen Hof es zum guten Ton gehörte, sich in vielen fremden Sprachen zu unterhalten. 1000 Jahre später reifte dieses Familienerbe noch einmal zu einer phänomenalen, exotischen Blüte heran. Harald Schütz galt als Sprachgenie, Wunderhirn und als wandelndes Sprachlexikon, denn er beherrschte mehr als 200 Sprachen in Wort und Schrift. Von Oberbayern zog die Familie nach Frankfurt, als Harald 5 Jahre alt war. Das sprachbegabte Kind lernte während der Schulzeit nicht nur die obligaten alten Sprachen Latein und Griechisch, sondern auch Hebräisch. Dazu die neueren Sprachen Englisch und Französisch, Dänisch, Holländisch, Russisch und Italienisch. Trotz seiner enormen Sprachbegabung wählte Harald Schütz aber nicht eine Philologie als Studienfach, sondern entschied sich für Mathematik, Physik und Philosophie. Nach seinem Studium in Jena und Göttingen wurde Schütz zuerst Assistent an der Darmstädter Technischen Hochschule. Dann lehrte er an der Maschinenbauschule in Hagen, Westfalen und richtete dort gegen viele Widerstände ein physikalisches Praktikum ein. Sein Engagement zehrte so sehr an seiner Gesundheit, dass er nach schwerer Krankheit bereits mit 36 Jahren pensioniert wurde. Das war sein Glück, denn nun konnte er sich ohne Einschränkung seiner philologischen Wissbegierde widmen und seine ganze Kraft auf das Studium der Sprachen konzentrieren. Übrigens hatten ihm seine Sprachkenntnisse dazu verholfen, den Kriegshandlungen des Ersten Weltkrieges weitestgehend zu entkommen. Denn die Militärbehörden erkannten bald seine orientalischen Sprachkenntnisse und versetzten ihn nach Konstantinopel, wo er als Dolmetscher und Übersetzer bis Kriegsende blieb. Dieser Aufenthalt sollte Schütz' einzige Reise in das Ursprungsland einer Sprache bleiben. Als Pensionär kehrte Schütz nach Frankfurt zurück und hat es nicht mehr verlassen. Hier entfaltete er seine rege Tätigkeit auf den Gebieten der Sprachforschung, die ihm viel Ruhm und Ehre, viele exotische Besucher und Korrespondenzen mit allen Ländern der Welt einbrachte. Er lernte Malaiisch und mehrere afrikanische Sprachen. Das Arabische war ihm ebenso geläufig wie Romani. Als einer der Letzten repräsentierte Schütz den Typus des Privatgelehrten. Er war ganz der Wissenschaft zugewandt und deshalb materiell so schlecht gestellt, dass er 2 Zimmer in seiner Wohnung untervermieten musste. Seine mehr als 15.000 Bände umfassende Bibliothek fiel nach seinem Tod 1941 der Frankfurter Universitätsbibliothek zu. Außerdem überließ ihr Schütz viele Schriftzeugnisse aus aller Welt, die er selbst geschenkt bekommen hatte. Schriftrollen aus Korea, Aufzeichnungen aus Japan, tibetanische, indische und andere ostasiatische Schriftstücke. Bei all seinem Wissen und bei seinen vielen internationalen Kontakten blieb Harald Schütz ein bescheidener Mensch. Von sich selbst pflegte Schütz zu sagen, er beherrsche 199 Sprachen. Die 200. Seine deutsche Muttersprache sei zu differenziert, als dass er sie in allen Verzweigungen erfassen könne. Wie aber bringt es ein Mensch bei aller Begabung dazu, so viele Sprachen zu erlernen? Schütz' Methode war denkbar einfach. Er verschaffte sich die einschlägige lexikalische Literatur und schrieb in ein Notizheft die jeweiligen Ausdrücke in Gruppen geordnet auf. Die Aussprache erlernte er von Grammophonplatten, soweit sie damals verfügbar waren. Eine weitere Frucht seiner Frankfurter Gelehrtentätigkeit war die Gründung des Frankfurter Vereins für orientalische Sprachen, für den Schütz 20 Jahre lang als Dozent, Schriftführer und Herausgeber der Jahresberichte tätig war. Diese gelehrte Vereinigung hatte sich die Erschließung und Vertiefung der Kenntnisse vor allem der asiatischen Kulturen zum Ziel gesetzt. Schütz selbst erarbeitete viele Publikationen über philologische und ästhetische Phänomene als selbstständiger Wissenschaftler. Sein erstes Werk, Die hohe Lehre des Konfuzius, enthielt die Ursprache, die Umschrift ins lateinische Alphabet sowie eine wörtliche und dichterische Übersetzung. Es folgten ein umfassendes Werk über die Hauptsprachen unserer Zeit, die Anweisung »Wie schreibt man Türkisch?«, dann mit »Die Seele Japans«, eine Sammlung alter Gedichte. Doch Schütz' Wirkungskreis galt nicht nur der hohen Kunst. Denn in einer Zeit, in der Deutschland Kolonialmacht war und die Welt enger zusammenrückte, waren seine Kenntnisse von Behörden, Botschaften und nicht zuletzt von Postbeamten gefragt. Aber auch für Privatpersonen war Schütz ein gefragter Lehrer. Dabei nahm der Unterricht manchmal groteske Formen an. Beispielsweise wollte einmal jemand Punisch lernen, aber der Unterricht konnte nur telefonisch abgehalten werden. Schütz erzählte dazu, gut, dass niemand zugehört hat. Man hätte uns vielleicht für ausländische Spione gehalten. Dass Sprachkenntnisse und Humanität Zwillingsgeschwister sind, diesen Gedanken hatte Schütz seiner Zeit voraus. Beispielhaft für die Überheblichkeit anderen Kulturen gegenüber ist eine Anekdote von der Frau, die Harald Schütz den Haushalt führte. So stand wieder einmal Besuch vor der Tür. Ein Mann, der aufgrund seines Aussehens sicherlich nicht aus Europa stammte und hinter dem sich sicherlich ein hoher Würdenträger aus einem Kolonialland verbarg. Die Haushälterin meldete diesen Besuch mit den Worten an: »Da draußen ist wieder so ein Wilder.« Wie entwürdigend Fremde zur Schützenzeit behandelt wurden, zeigt auch eine Veranstaltung, die als Exotenschau bezeichnet wurde und ein Publikumsmagnet war. Zur großen Belustigung des Publikums wurden in ganz Deutschland Menschen aus fernen Ländern wie Tiere in zoologischen Gärten ausgestellt. Einmal wurden im Frankfurter Zoo angebliche Zugkrieger zur Schau gestellt. Und während die sensationshungrigen Frankfurter die fremden Körper, den Federschmuck und die Kriegsbemalung dieser Menschen begafften, sprach Schütz mit ihnen und stellte dabei fest, dass diese Indianer keineswegs Sioux, sondern Pawnees waren.